Jetzt herrscht auf dem Thema Heizung und Warmwasser. Ich warte ja uns Haushaltungsvorstände seit Jahren schon die Schauer der Wehmut über den Puckel jagt, bis unten runter. Wie wenn man diese Rechnungen begucken tut. Da gucken Sie mal, früher hatten wir doch Koks. Ich hieß es, Öl wäre billiger. Da sind wir umgestiegen, bums, ging das Öl hoch. Ja, aber Gas wäre reichlich da, nicht? Wir uns auf Gas gelegt. Ich schon ging das hoch. Ja, meinten Sie, das müsste? Weil der Gaspreis ja an den Öle befestigt wäre. Und sollte man lieber Sonne nehmen. Ich glaube, wenigstens vom warmen Wasser, nicht? 30.000 Mark, der Anlage, könnte man immer schön für lau duschen. Ja, ich sage dann, wer weiß, wann dann die Sonne mit den Preisen nachzieht. Ich kenne doch die Brüder. Ne, geh mir weg. Außerdem, wie wollen sie an einem Tag nicht mit der Sonne, nicht das Warmwasser für ein ganzes Jahr aufbrühen? Ne, so oft wie die bei uns am Scheinen ist. Ne, was wir viel mehr haben, ist Regen. Nicht auf den ist Verlass. Nicht? Ja, und das haben wir beide, ne, die Roswitha und ich. Nicht, wir haben uns was anderes ausgedacht. Das hat sie jetzt mal aufgemalen, so nach meiner Anweisung, ist klar. Ah, oh, wunderbar, Vita. Also ganz herrlich getroffen. Das ist ein kleines Städtchen, ich kann sie selber sehen. Und soll heißen Alternative Regenenergie. Und funktioniert mit so Dächern so wie Badewannen. Da tut der Regen jetzt drin plästern. Und dann, ja, also guck da, nicht, weil kann er nicht mehr ablaufen. Da ist ein Wohnhaus, da ist immer wieder, ja, ein Bungalow. Die Kirche kriegt so einen Trichter, dass man den Turm auch in Zukunft noch erkennen kann. Und hier hat sie hingemalen, aus meinem Notizbuch hat sie das hier abgemalen. Müssen Sie sich vorstellen, wie jetzt die Wärme funktioniert. Oben denken Sie sich das Dach, hier ist ein Wasserkran, nicht? Und wenn ich den jetzt aufdrehe, nicht, fängt das Wasser am Laufen und muss hier an so ein Wasserrad vorbei, nicht, das fängt wie verrückt am Drehen, nicht, und treibt an Dynamo, nicht, ja, und der Strom, der macht, nicht, der tut dann unten das Wasser aufheizen, ich komme wunderbar warm da raus. Und wissen Sie, warum das alles hinhaut? Weil der Strom schneller fließen tut wie das Wasser. Ja, nee. Ah, ich weiß nicht, was Sie jetzt meinen, nicht ehrlich. Der Strom ist schon hier unten da, wenn das gerade erst ankommt. Glauben Sie nicht? Ja, Vita, die glauben das nicht. Bitte, sind hier Fahrradfahrer drunter? Die können dann aber dann diese kleinäugige Thomasse bescheinigen. Nicht, da haben sie doch auch ein Fahrrad vorne, am Vorderrad diesen Dynamo. Nicht, und weil das Licht schneller scheint, wie sie treten können. Nicht, deshalb ist der Radweg vorne immer schon hell.